Demografischer Wandel – Chancen einer alternden Gesellschaft. So heißt eine ARD-Themenwoche vom 20. bis 26. April. Die Homepage der ARD bietet zu diesem wichtigen gesellschaftlichen Thema eine ausführliche Darstellung mit zahlreichen Informationen und Sendungshinweisen. Unser Hörspiel heute Abend gehört dazu. Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr 84-jähriger Vater Ihnen mal soeben mitteilt, dass er vorhat, demnächst wieder zu ehelichen? Die Auserkorene, eine 36-jährige Schönheit aus der Ukraine. Ein Schelm, wer nur Gutes dabei denkt. Dies ist die Ausgangssituation in dem Stück »Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch« von Marina Lewitzka. Das Hörspiel ist nach dem äußerst erfolgreichen gleichnamigen Roman entstanden. Heiter und leichtfüßig kommt das Buch daher. Ihnen viel Spaß bei der ebenso unterhaltsamen wie anregenden Radiofassung. Regie führte Oliver Sturm. In der Rolle des 84-jährigen Vaters, Großvaters und möchtegern Ehemanns ist Traugott Bure zu hören. Gute Neuigkeiten, Nadjeschta. Ich heirate. Freut mich, Papa. Ja. Sie hat einen Sohn, Stanislav, und kommt aus der Ukraine, aus Ternopil. Sie heißt Valentina, aber sie erinnert eher an eine Venus, eine den Fluten entstiegene Venus von Botticelli. Goldenes Haar, wunderschöne Augen, fantastischer Busen. Klingt ja toll. Wann kann ich sie kennenlernen? Wenn wir verheiratet sind. Findest du nicht, es wäre besser, wenn wir sie vorher zu Gesicht bekämen? Warum denn? Ihr heiratet sie doch nicht. Hast du dir das wirklich gut überlegt, Papa? Es kommt mir etwas überstürzt vor. Ich meine, sie muss doch auch um einiges jünger sein als du, oder? 36. Sie ist 36 und ich 84. Was soll's? Ziemlich großer Altersunterschied. Dass du so spießig bist, hätte ich nicht erwartet. Was? Ich meine doch nur, es könnte Probleme geben. Zwei Jahre nach dem Tod meiner Mutter verliebte sich mein Vater in eine berückende, blonde, geschiedene Frau aus der Ukraine. Wie eine flauschige rosa Granate schoss sie in unser Leben, wirbelte trübes Wasser auf, brachte den ganzen Morast längst versunkener Erinnerungen wieder an die Oberfläche und trat unseren Familiengespenstern kräftig in den Hintern. Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marina Lewitzka. Es waren einmal zwei Schwestern. Ihre Eltern gaben der einen den Namen Vera, was so viel wie Glaube bedeutet. Die andere wurde Nadjeschta getauft, was Hoffnung heißt. Seit dem Tod der Mutter haben Hoffnung und Glaube sich zum Kampf um Mutters Nachlass gerüstet. Du hast Mamas Medaillon einfach weggenommen. Das ist doch lächerlich. Das Medaillon konnte sie sowieso nur einer von uns geben. Und sie hat es eben mir gegeben, weil ich da war, als sie mich brauchte. Aber du, ihr lieber kleiner Schatz, du hast sie im Stich gelassen, als es darauf ankam. Mutter hat mich geliebt. Aber vor dir, Vera, hatte sie Angst. Alle hatten wir immer Angst vor dir. Vor deinem Sarkasmus und vor deinen Wutausbrüchen. Jahrelang hast du mich rumkommandiert. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich lasse mir von dir nichts mehr gefallen. Du bist einfach von der Bildfläche verschwunden, Nadjeschta. Wie du es ja schon dein Leben lang gemacht hast. Du und deine jämmerlichen politischen Spielchen, du willst die Kluge sein, die die Welt in Ordnung bringt, während die anderen die Drecksarbeit machen dürfen. Du hast alles an dich gerissen. Irgendwer musste schließlich die Verantwortung übernehmen. Für Mutter hattest du doch keine Zeit. Nein, du musstest ja an deine Karriere denken. Du hast ja leicht reden. Du hast in deinem ganzen Leben noch keinen einzigen Tag gearbeitet. Du hast dich von deinem Mann aushalten lassen. Ich musste mir mein Geld immer selbst verdienen. Ich musste lernen, an mich selbst zu denken. An mich und an meine Töchter. Wenn man selbst keine Not kennt, kann man sich leicht überlegen fühlen. Aber wenn du in der Falle sitzt, musst du dich freikämpfen. Was für eine Falle? Was für eine Not! Das war mal vor 50 Jahren, Vera! Du musst endlich lernen, die Vergangenheit vergangen sein zu lassen. Das Schlimme an dir ist, dass du den Kopf so voller Unsinn hast, dass du einfach nicht mitkriegst, wie es in der richtigen Welt zugeht. Meine Güte, Vera. Ich bin 47. Ich kenne die Welt sehr genau. Ich sehe sie nur anders als du. 47 oder nicht? Du bist immer noch ein Kind und du wirst es ewig bleiben. Du hast immer alles geschenkt bekommen. Dafür hast du dir immer alles genommen. Auch wenn es dir nicht gehört. Wie das Medaillon. Es gab eine Zeit, als meine große Schwester und ich uns liebten. Aber das scheint ewig her zu sein. Nach diesem Streit hatten Vera und ich 2 Jahre keinen Kontakt. Erst die Hochzeitspläne unseres Vaters führen uns wieder zusammen. Er kennt Valentina seit 3 Monaten. Sie ist mit einem Touristenvisum gekommen, um ihren Onkel in Selby zu besuchen. Sie will mit ihrem Sohn im Westen ein neues Leben beginnen. Guter Job für gutes Geld und so weiter. Er gibt ihr Englischunterricht und sie lässt ihn an ihrem Busen rumfummeln. Diese Person ist doch nur auf einen englischen Pass aus. Schon. Aber vielleicht kümmert sie sich um ihn. Beschert ihm noch ein paar glückliche Jahre. Das ist doch besser, als wenn er in einem Heim leben muss. Himmel nochmal, Nadja, du glaubst doch wohl selbst nicht, dass so eine Frau wie Valentina bei ihm bleibt, wenn er nur noch Sabbat und inkontinent ist. Die nimmt sich, was sie kriegen kann, und dann haut sie ab. Aber seien wir doch mal ehrlich, Vera. Keine von uns beiden, du nicht und ich auch nicht, wird ihn pflegen, wenn es soweit ist, oder? Für Mutter habe ich getan, was ich konnte. Was Vater angeht, fühle ich zwar eine gewisse Verpflichtung, aber... mehr nicht. Er macht es einem ja auch nicht leicht, ihn zu lieben. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Vera, Tatsache ist doch, dass ich es nicht schaffen würde, ständig um ihn herum zu sein. Wir würden die ganze Zeit nur miteinander streiten. Aber ich möchte, dass es ihm gut geht. Und dass er glücklich ist. Und wenn Valentina ihn glücklich macht... Es geht nicht um Glück, Nadjeschta, sondern um Geld. Begreifst du denn nicht? Ich nehme an, mit deinen linken Ideen wäre dir jeder recht, der auftaucht... um andere um ihr hart erarbeitetes Geld zu bringen. Es geht mir nicht um linke Ideen, sondern einzig allein darum, was das Beste für ihn ist. Natürlich! Genau darum geht es. Und genau deshalb werde ich zuallererst mal einen Anwalt konsultieren. Sehr geehrte Frau Majewski, ich bedanke mich für Ihre Anfrage vom 16. des Monats und darf sie wie folgt beantworten. Sollte Ihr Vater heiraten wollen, müsste er beim Innenministerium einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung für seine Frau stellen, in dem sie nachweist, erstens, dass die Ehe trotz des bestehenden Altersunterschieds nicht nur zum Zwecke der Einwanderung nach Großbritannien geschlossen werden soll, zweitens, dass sie sich persönlich kennen, drittens, dass sie vorhaben, dauerhaft als Mann und Frau zusammenzuleben, viertens, dass sie über genügend finanzielle Mittel verfügen, um ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Vater und Valentina wurden am 1. Juni in der Maria Immaculata Kirche getraut, denn Valentina ist katholisch. Vater ist Atheist, aber Valentina zuliebe war er einverstanden. Seiner Meinung nach sind Frauen nun mal von Natur aus irrational. Ihr Brautkleid hat 500 Pfund gekostet und ist aus cremefarbener Kunstseide eng anliegend, sodass Taille und Hüfte betont werden, und hat einen tiefen, mit gekräuselter Spitze besetzten Ausschnitt, den das Hochzeitsfoto eindrucksvoll in Szene setzt. Er möchte mit ihr angeben, mit seiner Trophäe. Mein Gott, werden denn alle Männer zu dummen Jungen, sobald sie ein paar Titten sehen? Valentina braucht das Foto für die Einwanderungsbehörde. Meine Schwester und ich wurden zur Hochzeit gar nicht erst eingeladen. Papa? Wann können wir die glückliche Braut denn nun endlich kennenlernen? Jetzt noch nicht. Wann denn dann? Noch nicht. Und warum nicht? Weil sie noch nicht da ist. Sie ist noch nicht da? Wo ist sie denn? Ist doch egal. Nicht hier. Was ist das denn für eine Ehefrau, die noch nicht einmal bei ihrem Mann lebt? Sie kommt ja bald, Nadja. Bob Turners Haus ist doch gleich neben der Schule. Das ist viel bequemer für Storeslav. Soll das heißen, dass sie immer noch bei Bob Turner lebt? Sag mal, Nadja, was glaubst du? Kann man mit 84 noch Vater werden? Was? Also, ich weiß nicht. Ein Problem ist nur, dass mein hydraulisches System nicht mehr so richtig funktioniert, aber mit Valentina vielleicht. Papa! Das Testosteron. Du glaubst nicht, wie ich mich fühle. Weißt du, Sex ist ein wahres Allheilmittel. Papa, das will ich jetzt wirklich nicht genauer wissen. Schön. Dann interessiert dich vielleicht, wie ich mit meiner Geschichte des Traktors vorankomme. Oh je. Also hör zu. Der erste Traktor wurde von John Fowler, einem klugen und enthaltsamen lebenden Quäker, erfunden. Da dieser weder Wodka noch Bier, ja nicht einmal Tee zu sich nahm, waren sein Verstand und Denken von einer so außerordentlichen Klarheit, dass manche ihn sogar für ein Genie hielten. Papa. Vater lebte schon immer in einer anderen Welt. Während Mutter damit beschäftigt war, den Haushalt zu führen, fuhr er jeden Tag nach Doncaster, wo er als technischer Zeichner in einer Traktorenfabrik arbeitete. Seit einiger Zeit hat er mit der Niederschrift seines großen Werkes begonnen. Er nennt es Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch. Weißt du eigentlich, dass der erste Traktor, den Fowler baute, eigentlich gar kein Traktor war? Nicht im engeren Sinne. Er zog nämlich keinen Pflug. Nichtsdestotrotz war es eine erstaunlich kunstvolle Konstruktion. Fowlers Traktor bestand nämlich aus zwei Motoren, die jeweils am Ende... Erst 3 Wochen nach der Heirat mache ich mich auf den Weg von Cambridge nach Peterborough. Ich nehme die 80 Kilometer gern in Kauf, um den wahr gewordenen Männertraum endlich kennenzulernen. Na, erzähl schon. Wie sieht sie aus? Groß? Blond? Gebleicht, wetten? Man konnte sogar den dunklen Haaransatz erkennen. Ein extra kurzes Jeans-Mini-Röckchen. Von wegen der prachtvollen Oberschenkel. Und ein pinkfarbenes, ärmelloses Top. Höre sagenumwobene Oberweite. Oh, du, ihre Brüste sind wirklich... Boah, nicht zu übersehen. Besonders, wenn sie beim Gehen so vor dir hier wippen lässt. Bestimmt nicht echt. Bestimmt nicht. Hohe, zehenfreie Pantoletten. Ein üppiger Schmollmund. Pinker Lippenstift? Pfirsich. Weit über die Konturen hinausgezogen. Hallo, Valentina. Schön, dich nun endlich kennenzulernen. Staunst du, was ich verjüngt habe, dein Vater? Er ist jetzt richtige Frau im Haus, die weiß, was alter Mann will. Ja, was mag das wohl sein? Soll ich dir zeigen? Ne, besser nicht. Ich habe uns gerade Tee gemacht. Brave Tochter, was? Koch Tee. Mögt ihr Wodka? Mein Gott, ich hab's doch geahnt. Er hat eine Nutte geheiratet. Aber Vera, du kannst doch nicht die Leute danach beurteilen, wie sie sich anziehen. Du wirst wohl nie erwachsen. Sie ist scharf auf einen Pass und auf eine Arbeitserlaubnis und auf das restliche Geld, das er noch hat. Und er ist von ihren Titten hypnotisiert. Warum sonst spricht er denn von nichts anderem mehr? Er spricht auch ziemlich viel über Traktoren. Über Traktoren und Titten, genau. Aber diese Art von Kleidung hat doch in der Ukraine eine ganz andere Bedeutung. Dort grenzt man sich damit von seiner bäuerlichen Vergangenheit ab. Sag mal, bist du so naiv oder tust du nur so? Ich bin überhaupt nicht naiv. Ich hatte letztes Jahr eine ukrainische Soziologieprofessorin zu Gast und die war genauso angezogen. Und sie war ganz entsetzt, dass der Großteil meiner Freundinnen kein Make-up trägt und in Jeans und T-Shirt herumläuft. Sie meint, es sei Verrat an der Weiblichkeit. Das stimmt ja auch. Als ich 16 war, hat Vater mir verboten, Make-up zu tragen. Nadja, stell dir vor, alle Frauen würden ihr Gesicht anmalen. Nadja, stell dir vor, alle Frauen würden ihr Gesicht anmalen. Dann gäbe es keine natürliche Selektion mehr. Es würde unvermeidlich dazu führen, dass die ganze Art immer hässlicher wird. Du willst doch wohl nicht, dass es so weit kommt. oder? Und jetzt hechelt er dieser angemalten russischen Nutte hinterher. Tja, wie dem auch sei. Kochen kann sie auch nicht. Es gab Fertiggerichte aus der Tiefkühltruhe. Schmeckt's? Schmeckt's ausgezeichnet, oder? Schon. Ach, vielleicht etwas. Kochst du auch mit frischen Zutaten? Fleisch? Gemüse? Frisch? Alles frisch. Nicht auf Datum, ne? Ich muss damit kochen, nicht mit Bauern. Das Traurige ist, dass er wahrscheinlich noch nicht einmal den Unterschied merkt. Arme Mutter. Es scheint so, als müssten wir uns wohl oder übel mit unserer neuen Stiefmutter abfinden. Doch kurz nach unserem Besuch kommt es zur ersten Ehekrise. Valentina fordert nämlich ein neues Auto. Und zwar nicht irgendeinen alten Karren. Sag mir, was du davon hältst, Nadjeschda. Ich finde, ein Ford Fiesta ist in Ordnung. Aber damit ist sie nicht einverstanden. Sie will ein Mercedes oder mindestens ein Jaguar. Ein BMW wäre für sie okay. Na dann mach, was du willst. Nadjeschda, kannst du mir bitte 100 Pfund für die Reparatur leihen? Papa, du hättest den Ford Fiesta kaufen sollen, nicht einen uralten Rover. Vera, kannst du mir 100 Pfund leihen, um die Bremsen reparieren zu lassen? Kann Valentina das denn nicht selbst bezahlen? Sie verdient doch genug im Pflegeheim. Sie muss das Geld doch nach Hause in die Ukraine zu ihrer kranken Mutter schicken. Hör mal, Papa, du musst dich gegen sie durchsetzen. Sag ihr doch, dass sie nicht alles, was sie will, haben kann. Ihre Erwartungen sind wirklich unrealistisch, Papa. Das kann man ihr nicht vorwerfen. Sie glaubt an die Propaganda des Westens. Dann muss sie lernen, dass nicht alles stimmt, was sie hört. Hast du das gehört mit dieser Telefonrechnung? Also ehrlich... 700 Pfund. Ich habe ihm gesagt, er muss Valentina das selbst bezahlen lassen. Also ich bin jedenfalls nicht bereit, für sie aufzukommen. Genau das habe ich ihm auch gesagt, Nadjeschda. Und weißt du, was er geantwortet hat? Er hat gesagt, dass sie die Telefonrechnung nicht bezahlen kann, weil sie schon das Auto bezahlen muss. Ich dachte, er hätte den Wagen gekauft. Jetzt geht es um einen anderen, um einen Lada. Den kauft sie selbst, weil sie ihn in die Ukraine bringen will. Das heißt, sie hat zwei Autos. Scheint so. Der Lada, ja, den hat sie für ihren Bruder gekauft. Weißt du, ihr Bruder lebt in Estland, aber sie haben ihn ausgewiesen, weil er bei der Sprachprüfung durchgefallen ist. Er ist doch Russe, spricht kein Wort Estländisch. Bei Valentina ist es etwas anderes. Sie spricht sowohl Russisch als auch Ukrainisch. Und zwar beides sehr gut. Stanislav auch. Gutes Vokabular, gute Aussprache. Der Lada, Papa. Ach ja, der Lada. Valentinas Bruder hatte einen Lada, ist aber leider kaputt. Sein Gesicht auch. Das war, als er einmal nachts Angel gegangen ist, hat er ein Loch ins Eis geschlagen und gefischt. Ist sehr kalt, man muss lange auf Fische warten. Sie hat ihm also einen Lada gekauft? Nicht neu, gebraucht. Und auch nicht zu teuer. Nur 1000 Pfund. Weißt du, Lada ist hier nicht schick. Karosserie ist zu schwer für den Motor. Benzinverbrauch zu hoch, Getriebe altmodisch. Aber für die Ukraine sind Ladas nicht schlecht. Wegen der Ersatzteile. Und jetzt fährt sie also mit 2 Autos durch die Gegend? Nein. Lada steht in der Garage. Rover steht in der Einfahrt. Aber für ihre Telefonrechnung hat sie kein Geld. Ach, das Telefon, das ist wirklich ein Problem. Zu viele Gespräche. Mit Mann, Bruder, Schwester, Mutter, Onkel, Tante, Freundin, Cousine. Keine klugen Gespräche, nur Klatsch. Ach, dann sag ihr doch, dass das Telefon abgestellt wird, wenn sie die Rechnung nicht bezahlt. Mhm, ja. Du musst härter zu ihr sein. Anders versteht sie es nicht. Sie denkt ja offenbar, dass im Westen jeder ein Millionär ist. Mir wird klar, dass ich übers Telefon die Dinge nicht im Griff behalten lassen. Ich muss also wieder einmal die 2 Stunden Fahrt nach Peterborough in Kauf nehmen. Und diesmal kündige ich meinen Besuch nicht vorher an. Stanislav, los, geh in dein Zimmer. Schon gut, Mama. Warum, du wollen reden? Ich glaube, du weißt sehr gut, warum, Valentina. Weiß ich. Warum weiß ich? Schämst du dich eigentlich nicht? Ich schäm. Schäm, ich. Du schäm, nicht ich. Warum du nicht bei dein Mama Grab? Warum du nicht weinen, nicht bringen für sie Blumen? Warum du machen Ärger hier? Untersteh dich auch nur ein Wort über meine Mutter zu sagen. Untersteh dich auch nur ihren Namen in den Mund zu nehmen, du halbseidene Person. Deine Mutter sterben, jetzt dein Vater mich heiraten. Du nicht mögen, du machen Ärger. Ich verstehe, ich nicht blöd. Warum soll mein Vater deine Autos finanzieren, deine Telefonrechnungen? Du hast Arbeit, du verdienst Geld. Du solltest etwas beitragen zu eurem Haushalt. Dein Vater mir kaufen gar nichts. Nicht Auto, nicht Schmuck, nicht Kleider, nicht Kosmetik, nicht Unterwäsche. Ich kaufe alles. Ich arbeite, ich kaufe. Hier. Sie rafft ihr T-Shirt in die Höhe und präsentiert ihre enormen Brüste, die wie 2 Raketensprengköpfe aus der grünen Satin-Abschussbasis ihres mit Lycra-Spitzen und Bändchen verzierten BHs herausragen. Mein Vater ist ein unschuldiger Mensch. Dumm, aber unschuldig. Du gibst dein ganzes Geld für Nuttenunterwäsche und für Nutten-Make-up aus. Machst du das, weil er dir nicht reicht? Bist du hinter einem anderen Mann her oder hinter 2 oder 3 oder 4, ja? Ich weiß, was du für eine bist. Und früher oder später wird mein Vater das auch wissen. Und dann sehen wir weiter. Du Bösweib, du Krähe! Raus aus meiner Küche, raus aus meinem Haus! Das ist nicht dein Haus! Das ist das Haus meiner Mutter! Nadjeschta, was ist hier los? Frag doch dein großbusiges Weib. Ich werde nicht eine Minute länger in diesem Haus bleiben. Du nicht guter Mann, du viel geizig! Versprechen Geld, Geld in Bank. Versprechen Auto, Schrottauto, Scheißauto. Du wolltest ein Renommierauto, Prestigeauto. Sieht Prestige aus, läuft nur nicht. Scheißauto, Scheißmann. Pff. Wo hast du dieses Wort her? Du Ingenieur. Warum nicht Auto reparieren? Scheißingenieur, du machen wieder gut. Kaufen mir neue Herd. Schau hier. Muss Gasherd sein, muss braun sein. Aber in der Küche ist alles weiß. Waschmaschine weiß, Kühlschrank weiß, Gefrierschrank weiß, Schränke weiß. Kannst du mir sagen, warum da ein brauner Herd hin soll? In Sowjetunion früher alle Herde weiß. Scheißherde. Meine Frau hat 30 Jahre lang auf diesem Herd gekocht. Besser als du. Deine Frau war Baba vom Land, Bauernoma, kocht Bauernessen. Für gebildeter Mensch, Herd muss sein Gasherd, muss sein braun. Vater unterschreibt den Ratenkaufvertrag für einen Herd für gebildete Köche. Nie zuvor in seinem Leben hat er etwas auf Pump gekauft und nun schickt ihm dieser ungewohnte Leichtsinn prickelnde Schauer über den Rücken. Solange Mutter lebte, wurde Erspartes in eine Keksdose gesteckt, die unter einer lockeren Diele aufbewahrt wurde und nur, wenn genug Geld darin war, wurde etwas gekauft. Immer bar. Dieses Luder. Aber dass er auch so dumm sein kann. Er verdient es ja gar nicht anders. Mal davon abgesehen, was er verdient oder nicht, Vera. Ich finde, wir müssen ihn da rausholen. Wäre besser, wenn wir sie rausholen könnten. Wenn er erst einmal draußen ist, kommt er nie wieder rein, weil sie dann das Haus hat. Tja, da könntest du recht haben. Weißt du, Nadja, manchmal frage ich mich, ob es vielleicht doch so etwas wie eine Opfermentalität gibt. Vielleicht entspricht es einfach seiner Natur, sich treten zu lassen. Du meinst, das Opfer ist selber schuld. Hat Mutter dir nie erzählt, was passiert ist, als sie sich kennengelernt haben? Nein. Eines Sonntags im Februar 1926 war Vater unterwegs durch die Stadt. Er hatte seine Schlittschuhe um den Hals gehängt und in der Tasche ein hartgekochtes Ei und ein Stück Brot. Hey! Hey, Nikolaschka! Nikolaschka, Klugscheißer! In wem bist du verknallt? Hey, Gripsarsch! Bist du verknallt in Lilia? Oder bist du verknallt in Ludmilla? Oder in Katja? Hast du ihr schon deinen Schwanz gezeigt? Ich bin in überhaupt niemanden verknallt. Ich interessiere mich für Sprache und Mathematik. Hey, weil du nicht auf Mädels stehst, stehst du vielleicht mehr auf Jungen? Bloß weil ich nicht in mein Mädchen verknallt bin, folgt doch nicht gleich logischerweise, dass ich auf Jungs stehen muss. Hast du das gehört? Folgt doch nicht gleich logischerweise. Logischerweise? Logisch. Hast du das gehört? Sein Schwanz ist logisch. Hä? Nikolaschka, zeig uns doch mal deinen logischen Schwanz. Wollen wir seinen Schwanz mal ein bisschen abkühlen? Ja. Hilfe! Ja, los. Hilfe! Im selben Moment tauchten am Ende der Straße drei Gestalten auf. Nikolai, der bäuchlings im Schnee lag, sah sie. Es war ein großes Mädchen, unsere Mutter, das ein kleines Mädchen und einen Jungen an der Hand führte. Die drei blieben sekundenlang stehen, hey, was macht ihr unschlüssig, ob sie wegrennen oder sich einmischen sollten. Sie entschlossen sich, dem hilflosen Nikolai zu helfen. Nach einer wilden Rauferei schafften sie es, die bösen Brüder in die Flucht zu schlagen. Ist alles in Ordnung? Danke, dass du mich gerettet hast. Komm schon, ich helfe dir hoch. Und dann lass uns Schlittschuh laufen. Danke. Nikolai und Ludmilla fassten sich an den Händen und wirbelten auf ihren Schlittschuhen herum, bis sie schwindlig wurden und die Sonne und die Wolken und die goldenen Kuppeln der Kirchen sich mit ihnen drehten. Schneller und immer schneller. Und sie lachten und drehten sich weiter und weiter. Hallo, Nadjesta? Hallo, Papa. Ach, gut, dass du anrufst. Wie geht's, Papa? Naja, nicht so gut. Es gibt ein paar Probleme mit Valentina. Ach, Papa. Ist natürlich nicht nur ihre Schuld. Hat viel Druck durch Verzögerungen im Innenministerium wegen der unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung. Und er muss auch so hart arbeiten, macht sie müde und dann wird sie so leicht wütend. Ach, Papa, jeder konnte vorhersehen, dass das passieren würde. Jeder, nur du nicht. Sag Vera nichts, bitte. Sie sagt sonst... Papa, Vera weiß Bescheid. Stanislav hat sie angerufen. Stanislav hat Vera angerufen? Er hat... geweint am Telefon. Schlimm. Sehr schlimm. Aber was auch passiert, wenigstens bis zu ihrer Verhandlung wegen der Aufenthaltsgenehmigung müssen wir zusammenbleiben. Danach gehen sie fort und dann habe ich meine Ruhe. Doch Vera und ich wollen es nicht darauf ankommen lassen. Zum ersten Mal seit Jahren sind wir einer Meinung. Ich schreibe einen Brief an die Einwanderungsbehörde im Innenministerium, in dem ich die Geschichte von Valentinas Heirat mit unserem Vater darlege. Ich will nur noch, dass diese Frau verschwindet. Ob sich eine Abschiebung mit meinen liberalen Grundsätzen vereinbaren lässt, ist mir inzwischen vollkommen wurscht. Im Frühjahr dieses Jahres erhielt Mrs. Dubova ein Halbjahresvisum. Sie kam im April über Ramsgate ins Land und wohnte bei Mr. Bob Turner in der Hall Street. Ich schildere die Art des Zusammenlebens unter besonderer Berücksichtigung der getrennten Schlafzimmer. Überzeugt davon, dass es für das Establishment in der Ehe einzig und allein um Sex mit Penetration geht. Der spröde Ton meines Schreibens gefällt mir. Im Juni wurden sie und mein Vater in der katholischen Kirche in Peterborough getraut. Nach der Hochzeit lebte Mrs. Dubova jedoch weiterhin bei Mr. Turner und zog erst nach Ende des Schuljahres bei unserem Vater ein. Jedoch teilte sie nie das Schlafzimmer mit ihm und die Ehe wurde nie vollzogen. Alles in Ordnung. Nichts Außergewöhnliches. Kein Streit mehr? Nicht, was nicht normal wäre. Mann, Frau, ist normal, dass es Streit gibt. Nichts Schlimmes. Weißt du, in der Liebe ist es wie in der Luftfahrt. Alles nur eine Frage der Balance. Papa, lass mal die Luftfahrt beiseite. Merkst du denn nicht, dass ich mir Sorgen mache? Mit mir ist alles in Ordnung. Nur mit der Arthritis fängt es wieder an. Möchtest du, dass ich dich Weihnachten besuchen komme? Nein, lieber nicht. Weihnachten, Papa. Alle Familien kommen doch Weihnachten zusammen. Ich frage Valentina, was sie davon hält. Nein, sag ihr einfach, dass ich komme. Na gut, aber keine Geschenke für mich. Aber vielleicht würden sich Valentina und Stanislav über Geschenke freuen. Sie sind nämlich ziemlich traditionell eingestellt. Valentina bekommt ein besonders billiges und übel riechendes Parfum, das ich bei einer Supermarktwerbeaktion geschenkt bekommen habe. Für Stanislav habe ich einen auberginefarbenen Synthetikpullover. Ich wickle alles sorgfältig in Geschenkpapier und binde Schleifchen dran. Die ersten Traktorkonstrukteure hatten davon geträumt, Schwerter zu Pflugscharen werden zu lassen. Doch müssen wir feststellen, dass unter Stalins Regiment genau das Umgekehrte geschah. Pflugscharen wurden zu Schwertern. Die Lokomotivenfabrik Scharik zum Beispiel, in der zur Umsetzung der neuen ökonomischen Politik einst wöchentlich. Und? Wie war das Weihnachtsfest mit der neuen Familie? Oh, trostlos. Wir waren bei Vaters Lieblingsinder, die einzigen Gäste. Die Heizung runtergestellt, der Raum eisig und es riecht nach Feuchtigkeit und schalen Gewürzen. Weihnachten in Ukraine besser. Warum seid ihr denn nicht in der Ukraine? Warum? Für Stanislav. Hier, Mama, guck mal. Sag mal. Ist alles für Stanislav. Stanislav muss haben gute Chancen. Gibt nicht Chancen in Ukraine. Gibt nur Chancen für Gangsterprostituierte in Ukraine. Ach, war es im Kommunismus besser? Ja, natürlich war es besser. War gutes Leben. Du verstehst nicht, was für Typ Leute jetzt Land regieren. Am Abend zuvor gab es in der Mikrowelle aufgewärmte, fertig portionierte Truthahn-Brustscheiben mit Kartoffeln, Erbsen und Soße. Die Reste davon konnten wir am nächsten Tag in der Küche besichtigen. Das klingt so, als hätte ich wahrlich nichts verpasst. Früher einmal gehörten zum Weihnachtsessen ein großer fetter Vogel mit Buchweizenfüllung und knuspriger Haut. Der nach Knoblauch und Majoran duftete. Saftig und fetttriefend. In einem Bett aus Schalotten und Kastanien. Komm, Kinder. Essen. Ja, ich erinnere mich noch genau. Mutter hat wunderbar gekocht. Und Mutters Kirschkompott. Dabei hätte das Essen von Kirschenvater fast das Leben gekostet. Was für Kirschen? Sommer 41, als er desertiert war als Soldat. Er hat sich doch fast einen Monat in einer alten Grabstätte versteckt. Wenn du das sagst. Kennst du denn die Geschichte nicht? Direkt vor seiner Nase war ein Baum voller reifer Kirschen. Eines Tages hielt er es nicht mehr aus, kroch aus seinem Versteck und stopfte sich den Bauch mit Kirschen voll. Was du nicht alles weißt. Die Deutschen haben ihn dann gefasst. Mama und du, ihr wart schon in Deutschland. Ach ja? Es waren Pflaumen, keine Kirschen. Und es war der NKWD, der ihn aufstöberte und gefangen nahm, nicht die Deutschen. Die Deutschen kamen erst später. Und als er nach Daschew zurückkam, waren wir noch da. Aber er hat es mir doch selbst erzählt. Aber es stimmt nicht. Er ist als erster von uns in den Westen gefahren. Er war es, der auf einen Transporter nach Deutschland kam. Als er ihnen gesagt hat, dass er Ingenieur ist, haben sie ihm Arbeit gegeben. Später hat er nach Mutter und mir geschickt. Er war also ein Wirtschaftsflüchtling. Kein Asylbewerber. Nadja, bitte. Was hat das denn jetzt noch für eine Bedeutung? Wir sollten unsere Kräfte auf die Scheidung konzentrieren und nicht ständig in der Vergangenheit herumstochern. Es gibt da nichts zu erzählen und nichts draus zu lernen. Was vorbei ist, ist vorbei. Tut mir leid, Vera. Meine Schwester, die selbsternannte Hüterin unserer Familiengeschichte. Die Tür zur Vergangenheit hat sie schon lange zugeschlagen und den Schlüssel rumgedreht, mindestens zweimal. Ich habe keine Ahnung, was sie überhaupt will. Vater ist aufgeregt. Demokratie ist ja nicht zum Aussagen. Die Inspektorin von der Einwanderungsbehörde hat ihren Besuch angemeldet. Die Inspektorin ist eine Frau mittleren Alters mit flachen Schnürschuhen und Mittelscheitel. Sie hat eine braune Aktentasche dabei und lehnt den Tee ab, den Vater ihr anbietet. Er führt sie durchs Haus. Das ist mein Zimmer. Das ist Valentinas Zimmer. Das ist Stanislavs Zimmer. Aha. Wie Sie sehen, ist genug Platz da für alle. Und dies hier ist mein Tisch. Wissen Sie, ich esse lieber allein. Ich koche selbst für mich. Toshiba-Äpfel werden in der Toshiba-Mikrowelle zubereitet. Sind sehr vitaminreich. Möchten Sie probieren? Nein, danke. Werde ich auch Mrs. Majewska kennenlernen? Wann kommt sie denn von der Arbeit zurück? Sie kommt immer zu unterschiedlichen Zeiten, mal früher, mal später. Wäre besser, Sie würden vorher anrufen. Aha. Ja, herzlichen Dank und auf Wiedersehen, Mr. Majewska. Auf Wiedersehen. 2 Wochen später erhält Valentina einen Brief vom Innenministerium. Ihr Antrag auf eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Großbritannien sei abgelehnt worden. Nach Aussage der Inspektoren gibt es keine Anzeichen dafür, dass es sich um eine echte Ehe handelt. Ach du alter Idiot, du gib ihm ganz falsche Antworten. Warum du ja nicht zeigen deine Liebesbriefgedichte? Warum nicht zeigen Hochzeitsfotos? Warum hätte ich ihr ein Gedicht zeigen sollen? Sie hat nicht nach Gedichten gefragt, hat nach Schlafzimmern gefragt. Sie sehen, du nicht guter Mann, der gehen ins Schlafzimmer von Frau. Du bist keine gute Frau, wenn du den Mann aus dem Schlafzimmer aussperrst. Was du wollen ins Schlafzimmer, ha? Du doch Pitschipatschi, du! Du Schluffi Schlaffi Pitschipatschi Schluffi Schlaffi! Geh weg! Du Schluffi Schlaffi Pitschipatschi! Geh zurück nach Ukraine! Schluffi Schlaffi Pitschipatschi! Da schau! Das warst du! Ja, jetzt wein und lauf zur Tochter! Hilfe, Hilfe! Nein, ihr Werutschka! Frau schlägt mich! Ha. Sollte Mann sein, der Frau schlägt Mann! Diese Dysfunktion bei der Erektion passiert Männern manchmal. Und wenn schon, Papa. Valentina braucht sich nicht auch noch darüber lustig zu machen. Sagt Vera nichts davon. Papa, wir brauchen vielleicht Veras Hilfe. Siehst du, ich habe es ja gleich gesagt. Aber eigentlich bist du daran schuld, Nadja. Weil du ihn davon abgehalten hast, in betreutes Wohnen zu gehen. Wenn er in so einem Heim wäre, wäre das alles nicht passiert. Niemand konnte voraussehen, dass er... Ich habe es vorausgesehen. Ach, wenn du so super klug bist, dann weißt du ja vielleicht auch, wie man ihn aus dieser Sache wieder rausholen kann. Es gibt 2 Möglichkeiten. Scheidung oder Ausweisung. Scheidung ist teuer und unsicher. Ausweisung ist auch unsicher, aber wenigstens muss Papa nicht auch noch dafür bezahlen. Können wir nicht beides versuchen? Wie hast du dich nur verändert, Nadja? Wo sind denn deine feministischen Grundsätze geblieben? Ach, hör doch auf. Du weißt genau, dass wir jetzt an einem Strang ziehen müssen. Anfangs fühlte es sich nicht besonders gut an. Mein weiches, liberales Schuhwerk gegen die Stiletto-Absätze einer Vertreterin, der schickt sie alle dahin zurück, wo sie herkommen, Fraktion zu tauschen. Doch die neuen Schuhe sitzen bald wie angegossen. Valentina lacht nur, als Papa vorschlägt, sie sollten sich scheiden lassen. Zuerst ich bekomme Dauervisum, dann du bekommst Scheidung. Papa lässt den Gedanken an eine Scheidung auch gleich wieder fallen. Er hat Angst, man könnte ihn über Schluffi-Schlaffi ausquetschen. Er hat Angst, dass dann die ganze Welt darüber Bescheid weiß. Nein, kommt nicht in Frage. Denk dir lieber was anderes aus, Nadja. Als ich das nächste Mal zu Besuch komme, schleiche ich nach oben, um Valentinas Schlafzimmer zu inspizieren. Sie hat den düsteren Raum mit den Eichenholzbetten und Schränken der 50er Jahre in eine Art Hollywood-Boudoir verwandelt. Mit pinkfarbenen Nylon-Pilzkissen, allerlei rüschenbesetzten Behältnissen und Fläschchen mit Cremes, Lotionen und Parfums. Es herrscht ein unbeschreibliches Chaos. Aus Papieren, Kleidern, Schuhen, schmutzigen Tassen, Nagellackfläschchen, Pinzetten, Strümpfen, Keksen und Apfelresten im Teppich festgetreten. Ich weiß nicht, wovor ich mich mehr ekeln soll. Vor der Unordnung in diesem Zimmer oder meiner eigenen Schnüffelei. Ich beginne mit dem Bett. Fotos liegen da und einige Papiere, die aussehen wie offizielle Schreiben. Die Fotos sind interessant. Sie zeigen Valentina neben einem Mann mittleren Alters. Mal hat er den Arm um sie gelegt. Auf anderen halten sie sich an den Händen. Ich nehme eines der Fotos und lasse es in meiner Tasche verschwinden. In einer Schublade finde ich dann endlich, was ich finden wollte. Ein Zettelchen, auf dem steht: Bis Samstag. In Liebe, Eric. Sie betrügt ihn. Fantastisch. Das erleichtert das Ganze. Aber wer ist dieser Eric? Das müssen wir nur noch herausfinden. Wie gehen wir weiter vor? Wir werden eine Anwältin einschalten, die die Scheidung übernimmt. Am besten eine junge, zornige Anwältin. Aber was machen wir mit Papa? Er muss zuerst einer Scheidung zustimmen. Und er hat Angst, die ganze Welt könnte erfahren, dass er keinen mehr holt. Das nehme ich in die Hand. Kümmere du dich um die Anwältin. Ihr Vater ist in Gefahr. Die Frau ist gewalttätig. Sie hat ihren Vater geschlagen und zudem erpresst sie ihn. Genau. Mit Schluffi-Schlaffi. Wir müssen sie so schnell wie möglich aus dem Haus bekommen. Wir beantragen sofort eine einstweilige Verfügung und reichen gleichzeitig die Scheidung ein. Die zwei Autos sind gut. Das Briefchen ist auch gut. Ja, ich bin überzeugt, dass wir bis zur Verhandlung im September etwas auf die Beine stellen können. Dann auf in den Kampf! Wir müssen sicherstellen, dass ihr das Schreiben wegen des Scheidungsverfahrens persönlich zugestellt wird. Sonst kann sie behaupten, es gar nicht erhalten zu haben. Am besten wir beauftragen einen Privatdetektiv, der sich um die Zustellung der Dokumente kümmert. Vera bietet an, am entsprechenden Tag vor Ort zu sein, um sich zu vergewissern, dass Valentina den Brief auch wirklich persönlich entgegennimmt. Vater hat sich in seinem Zimmer eingesperrt. Die Falle ist vorbereitet. Das muss der Postbote sein. Vielleicht bringt er ein Paket für dich, Valentina. Miss Majewska? Ja? Bitte sehr, das ist für Sie. Und was das ist, bitteschön? Ihre Scheidungsunterlagen. Unterlagen? Für Scheidung? Ich nicht will Scheidung. Nein, Sie nicht. Der Antragsteller ist Mr. Nikolai Majewski. Er will sich scheiden lassen. Nikolai? Nikolai! Was soll das? Nikolai, du dreckiger alter Mistkerl! Du Hundescheiße, du Totengeripp! Tut mir leid, Valentina. Du verdienst es nicht anders. Du Miststück, verlogene Schlange, du Hexenweib! Du kannst nicht einfach in dieses Land kommen und die Leute betrügen und ausnehmen, wie dumm sie auch sein mögen. Ich nicht betrügen, du betrügen. Ich liebe deinen Papa. Ich liebe ihn. Red keinen Unsinn, Valentina. Geh lieber zu deinem Anwalt. Anfang August kommt es zu einer vorgezogenen Verhandlung. Ziemlich genau ein Jahr nach der Hochzeit. Mrs. Carter, Vaters Anwältin, berichtet von einigen Vorfällen aus dem Ehealltag, dass Valentina Vater mit einem nassen Geschirrhandtuch geschlagen hat und ähnliche Gewaltausbrüche der Ehefrau. Valentina protestiert heftig und erklärt wortreich, dass mein Vater bösartige Lügen über sie verbreite, dass sie ihren Mann aber liebt und es keinen anderen Ort gibt, an dem sie und ihr Sohn bleiben können. Ich bin nicht schlechte Frau. Ich ihn nicht betrügen. Ich nicht schlagen. Er hat Paranoia. Ich glaube, sie möchte mich umbringen. Er sieht klein, verschrumpelt und hilflos aus, in seinem knittrigen Anzug und mit seiner dicken Brille. Und seine Zerbrechlichkeit spricht für sich. Der Richter ordnet an, dass Valentina und Stanislav das Haus innerhalb von 2 Wochen zu verlassen haben und alles mitnehmen müssen, was ihnen gehört. Adios, du Schlampe. Vorsicht, sie ist erst angeschossen. Fehlt noch der Todesstoß. die Scheidung. Du denkst, du sehr clever, Mr. Ingenieur. Aber du warten, du wissen, dass immer ich kriege, was ich will. Geht's dir gut, Papa? Ist alles in Ordnung? Ja, ja, alles in Ordnung. Alles bestens. Hat gut geklappt. Vielleicht rufe ich Valentina eines Tages an und versöhne mich mit dir. Natürlich entwickelten sich die Dinge an der Scheidungsfront nicht so geradlinig wie erhofft. Valentina verklagt Vater auf Unterhalt. Sie glaubt, dass ihr die Hälfte des Hauses zusteht. Wir müssen mehr Beweise dafür sammeln, dass sie ihn betrügt. Das ist unser einziges Druckmittel momentan. Ich beginne, Valentina nachzuspionieren. Von den Nachbarn erfahre ich einiges über Valentinas wildes Liebesleben. Eric ist nur ein Name auf einer langen Liste von Liebhabern. Ja, und dann ist da noch der kahle Ed. Ein fieser, glatzköpfiger Bursche. Vielleicht ist sie ja zu dem gezogen. Oder aber zu diesem merkwürdigen Anwalt. Valentina selber finde ich nicht. Wir beschließen erneut, den Detektiv einzuschalten. Sie und Stanislav bewohnen zwei Zimmer über einer Kneipe namens Hotel Imperia. Valentina arbeitet hinter der Theke, Stanislav als Spüler. Außerdem hat sie Sozialhilfe und Wohngeld beantragt. Letzteres für ein Reihenhaus in der Norwell Street, das sie an einen ghanaischen Audiologen in der Ausbildung untervermietet. Siehst du? Sie ist kriminell. Es reicht ihr nicht, Papa auszunehmen. Sie nimmt auch unser Land aus. Wir beschließen, umgehend die Polizei anzurufen, um von Valentinas illegalen Machenschaften zu berichten. Wo ist nur die Frau geblieben, die einst überzeugt davon war? Abschiebung ist eine hässliche und grausame Art, mit Menschen umzugehen. Und da sollen wir tatenlos zusehen? Das Ende des Krieges läutete eine Zeit außerordentlichen Fortschritts in der Entwicklungsgeschichte des Traktors ein, denn eine vom Hunger geplagte Welt musste sich Gedanken darüber machen, wie sie sich... Eine prosperierende Landwirtschaft ist, wie wir jetzt wissen, die einzige Hoffnung der Menschheit. Und dabei spielen Traktoren eine tragende Rolle. Amerikanische Traktoren, die früher hinsichtlich ihres technischen Standards hinter den europäischen herhinkten, schoben sich nun ins Rampenlicht. An vorderster Stelle der John Deere. Von Valentina selbst kommt keine Reaktion mehr. Das lässt bei Vera und mir ein ungutes Gefühl aufkommen. Wurde sie bereits abgeschoben oder bereitet sie den nächsten Schachzug vor? Nadja, ein mysteriöser Mann schleicht um mein Haus herum. Ein mysteriöser Mann? Ich komme morgen zu dir. Halte die Türen und die Fenster geschlossen bis dahin. Samstagnachmittag gegen 3 Uhr bin ich da. Hallo, Papa! Hallo, Nadja! Gut, dass du kommst. Wie geht es dir, Papa? Wo ist dieser mysteriöse Mann? Verschwunden. Hab ihn seit gestern nicht mehr gesehen. Ehrlich gesagt bin ich etwas enttäuscht. Er hatte mich wirklich neugierig gemacht. Aber nun gehe ich eben in die Küche und setze Teewasser auf. Als ich aus dem Küchenfenster schaue, bemerke ich neben dem Haus eine Bewegung. Als würde sich jemand davonstehlen. Papa! Da ist doch jemand! Ich laufe in den Vorgarten. Anfangs scheint es so, als sei niemand da. Dann sehe ich einen Mann ganz still unter dem Fliederbaum stehen. Er ist ziemlich klein und untersetzt, hat braunes, gelocktes Haar und trägt einen braunen Anzug. Irgendetwas an ihm kommt mir seltsam bekannt vor. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Was wollen Sie? Warum kommen Sie immer hierher? Naja... Nun reden Sie doch endlich! Sagen Sie mir, wer Sie sind! Dubov, ich bin... Ach, Dubov! Der hochgeschätzte Herr Direktor des Polytechnikums in Ternopil. Tja. Der berühmte Gelehrte aus der Ukraine. Tatsächlich, es ist Valentinas Ex-Ehemann aus der Ukraine. Der intelligente Typ. Seien Sie willkommen in meiner bescheidenen Behausung. Jetzt erkenne ich auch die Ähnlichkeit mit Stanislav. Die gleichen dunkelbraunen Locken, die gleiche Statur und, als er jetzt aus dem Schatten hervorkommt, auch die gleichen Grübchen beim Lächeln. Majewski, der gefeierte Ingenieur. Naja. Es war mir eine Ehre, Ihre faszinierende Abhandlung über die Geschichte des Traktors zu lesen, die Sie mir geschickt haben. Meine Tochter Nadjeschta. Sie ist Dozentin für Soziologie an der Polytechnischen Universität in Cambridge. Wie interessant. Guten Tag. Sehr erfreut. Kommen Sie, gehen wir ins Haus. Bei einer Tasse Tee und einer Packung Kekse erfahren wir den Grund für den Besuch des mysteriösen Mannes. Einfach genug. Er ist gekommen, um Frau und Sohn ausfindig zu machen und sie in die Ukraine zurückzuholen. Einer schönen Frau kann man schon verzeihen, wenn sie ein wenig übertreibt. Die Hauptsache ist doch, dass alles vergeben und vergessen ist. Und jetzt ist es an der Zeit, dass sie wieder nach Hause kommen. Ja, das ist es wirklich. Die Briefe, die er aus England erhielt, haben ihn mehr und mehr beunruhigt. Valentina hat ihren neuen Ehemann als gewalttätig und paranoid beschrieben, sodass sie sich wieder von ihm scheiden lassen wolle. Ich bin durch ein Austauschprogramm mit der Universität von Leicester nach England gekommen. An meinen freien Tagen bin ich mit dem Zug aus Leicester hergefahren und habe mich hier auf die Lauer gelegt in der Hoffnung, mein Täubchen abfangen zu können. Hat sie mich einmal geliebt, warum soll sie mich nicht wieder lieben? Ja, natürlich, genau. Das müssen Sie mit Valentina selbst regeln. Ich habe den Eindruck, sie ist fest entschlossen, in England zu bleiben. Ja, für so ein wunderschönes Gewächs wie sie bläst der Wind in der Ukraine momentan sehr kalt. Aber es bleibt ja nicht immer so. Und wo Liebe ist, ist immer auch genug Wärme da, dass die Seele auf ihre Kosten kommt. Ja, eben. Ein Haken hat das Ganze trotzdem. Sie sind beide verschwunden, Valentina und Stanislav. Und sie scheinen nicht die Absicht zu haben, zurückzukehren. Obwohl Rivalen sind Papa und Dubow füreinander Feuer und Flamme. Auf Vaters nachdrückliche Einladung zieht Dubow aus seiner kleinen Zelle im Gästehaus der Universität aus und ins frühere Elternschlafzimmer, das dann Valentinas Zimmer wurde, ein. 3 Tage die Woche fährt er mit dem Zug nach Leicester und kommt spät abends wieder zurück. Dubow steht früh auf, macht Tee für meinen Vater, er putzt die Küche, bringt nach jeder Mahlzeit wieder alles in Ordnung. Die Abende verbringen die beiden damit, sich über die Ukraine zu unterhalten, über Philosophie, Dichtung und Technik und natürlich über Traktoren. Tatsache ist, Dubow wäre die perfekte Ehefrau. Jede technische Erfindung, die der Menschheit zum Nutzen gereicht, muss in angemessener Art und Weise und mit Achtung eingesetzt werden. Das gilt für nicht so sehr wie für einen Traktor. Wie recht Sie haben, Nikolai Alexejewitsch. Ich mache mich erneut auf die Suche nach Valentina. Diesmal habe ich mehr Erfolg. Durch die Recherche des Detektivs weiß ich ja, wo ich suchen muss. Als ich zum 2. Mal an der Kneipe Hotel Imperial vorbeifahre, bleibt mein Blick an einem halb auf dem Bürgersteig parkenden grünen Wagen hängen. Ein Lada, tatsächlich, ein Lada, der aussieht wie Valentinas Lada. Es kann nicht wahr sein, er ist es. Da von Valentina weit und breit keine Spur zu finden ist, entscheide ich mich, einen Zettel an die Windschutzscheibe zu klemmen. Valentina, dein Mann ist aus der Ukraine gekommen. Er wohnt bei meinem Vater. Er möchte dich gern sehen. Und er hat dir etwas ganz Persönliches zu sagen. Nadjeschta. Und tatsächlich, sie beißt an und steht noch am selben Abend im Wohnzimmer meines Vaters. Die Tatsache, dass sie nach wie vor einen Schlüssel für das Haus besitzt, scheint niemanden zu verwundern. Langsam öffnet sie ihren Mantel. Ihr Busen ist üppiger denn je. Ihr Bauch eine Kugel. Hallo, Volodya. Valentina, mein Täubchen. Du bist schwanger? Wer ist der Vater? Dein Papa ist Vater von Baby. Ja. Moment mal, Valentina, das kann nicht sein. Du hast doch selber immer gesagt, dass er Pitschi, Patschi, Schluffi, Schlaffi. Na ja, bitte. Valinka, Liebste, vielleicht als du das letzte Mal in der Ukraine warst. Ich weiß ja, dass es schon lange her ist, aber in der Liebe gibt es doch auch Wunder. Vielleicht ist dieses Baby der Segen unseres neuen Bundes. Unmöglich. Ich bin der Babyvater. Nikolai Alexejewitsch, seien Sie kein Narr. Ich bin kein Narr, Sie sind einer. Oder hat man je gehört, dass eine Schwangerschaft 18 Monate gedauert hat? 18 Monate! Dass ich nicht lache! Das ist ja wohl der untrügliche Beweis dafür, dass du meinen Vater betrogen hast. Wie war das gleich in Liebe, Eric? Du Schlange, halt den Mund! Es hat nichts zu bedeuten, wer das Kind gezeugt hat. Wichtig ist allein, wer sein Vater sein wird, wenn es einmal da ist. Ich bin der Babyvater! Da gibt es nur eines. Man muss einen Vaterschaftstest machen. Vera? Glaubst du etwa, ich möchte mir dieses Schauspiel entgehen lassen? Nein, ich will keinen Test. Ich fahre mit zurück nach Ukraine, wenn ich bekomme von dem Alten 20.000 Pfund für die Kind. Walinka, mein Täubchen. Keinen Penny. Und wer ist nun wirklich der Vater? Was glaubst du? Schwer zu sagen. Ich liege im oberen Bett. Vera liegt im unteren Bett, in dem Zimmer, in dem Stanislav gewohnt hat. Früher war dies unser Kinderzimmer. Nur, dass Vera oben schlief und ich unten. Ich fühle mich ihr nah und gleichzeitig im Dunkeln über ihr auch fern. Es ist unsere erste Begegnung seit 3 Jahren. Und zu erzählen gibt es viel. Es muss mindestens schon 3 Uhr sein. Die Geräusche von nebenan sind verstummt. Mir wird klar, dass sich jetzt eine Chance wie vielleicht nie wieder bietet. Vera? Vera, ich weiß, dass ihr in Deutschland in einem Lager wart, in Drachensee. Papa sagt, in dem Lager sei dir was passiert. Etwas mit Zigaretten. Kannst du dich dran erinnern? Wieder nicht. Ja und? Es gibt Dinge, die man lieber nicht wissen sollte, Nadja. Ich weiß, aber erzähl's mir trotzdem. Im Arbeitslager in Drachensee lebten wir in niedrigen, verlausten Betonbaracken, zusammengepfercht auf engstem Raum, alle zusammengeworfen. Zwangsarbeiter aus Polen, der Ukraine, Weißrussland, Zigeuner, Homosexuelle, Kriminelle, Widerstandskämpfer, Juden auf Zwischenstation, auf dem Weg in die Vernichtungslager. Es gab nur eine Ordnung, eine einzige, das Gesetz des Terrors. Aber jede Gruppe, jede Gemeinschaft hatte ihre eigene Art von Hierarchie und ihre eigene Art von Terror. Ganz oben, bei uns, in unserer Hierarchie, ich meine, in der Hierarchie der Zwangsarbeiterkinder stand ein mageres Bürschchen, ein Junge namens Kischka. Ich bin Kischka. Kischka, ja, so hieß er. Er war ungefähr 16, aber sehr schmächtig für sein Alter. Dafür aber verschlagen, ich sage dir. Vielleicht, weil er viel zu früh angefangen hatte zu rauchen. Mittlerweile rauchte er 40 Zigaretten am Tag. Er war wirklich klein. Aber obwohl er so klein war, hatte er ständig eine Clique von den Großen um sich und die gehorchten ihm aufs Wort. Und um Kischka und seine Bande zu versorgen, wurden die anderen Kinder besteuert. Das heißt, sie mussten Zigaretten von ihren Eltern klauen und sie Kischka geben. Wer nicht mitmachte, der wurde bestraft. Vera, wo ist deine Steuer? Alle Kinder im Lager bezahlten ihre Zigarettensteuer. Nur ich nicht. Meine Eltern rauchen nicht. Sie tauschen ihre Zigaretten immer gegen Essen. Na und? Dann musst du sie bei wem anders klauen. Was? Ich kriegte die Panik. Wo sollte ich Zigaretten hernehmen? Ich schlüpfte in Baracken und durchstöberte die ärmlichen Habseligkeiten, bis sie mich erwischt haben und vor die Tür gesetzt, mit ein paar kräftigen Ohrfeigen. Da bemerkte ich eine Jacke. Sie hing an einem Nagel, an einem Türpfosten. Sie gehörte einem der Wächter. Er stand am Außenzaun und rauchte. Ich fingerte seine Taschen ab und volles Päckchen Zigaretten. Schon hatte ich sie im Ärmel meines Kleides. Hätte ich nur ein oder zwei Zigaretten geklaut, wäre vielleicht gar nichts weiter passiert. Aber so? Es musste dem Wächter ja auffallen, dass das Päckchen nicht mehr da war. Wer war das? Wer von euch kleinen Läusen hat den Dieb gesehen? Ja? Also niemand. Ich werde euch zeigen, was hier mit Dieben passiert. Wenn du nicht dein kleines verlogenes Maul aufreißt, muss der ganze Block dafür büßen. Auch eure Eltern. Bitte, Herr, ich bin unschuldig. Die dort war es. Du warst das. Nein. Du verlogene kleine Schlampe. Ach, was ist hier los? Bitte, bitte lassen Sie meine Tochter los. Deine Tochter ist ein diebisches kleines Luder. Sie hat meine Zigaretten geklaut. Das verlogene Miststück. Nein, sie wusste doch gar nicht, was sie tat. Die Großen haben sie angestachelt. Was soll sie denn mit Zigaretten? Sehen Sie nicht, was für ein dummes kleines Ding sie noch ist? Ihr Ukrainer seid undankbare Schweine. Wir retten euch vor den Kommunisten. Wir holen euch in unser Land. Wir geben euch zu essen. Wir geben euch Arbeit. Für Parasiten wie euch haben wir einen Strafblock. Von Block F. Hast du doch sicher schon gehört, oder? Nein. Nicht? Bitte. Bitte nicht. Haben Sie Erbarmen. Gut. Ich werde dich nicht von deinem Kind trennen. Danke. Abschaum. Du wanderst mit in Block F. Ich werde dir und deinem Mann beibringen, wie man Kinder erzieht, damit sie nicht stehlen. Und dann hat er gesagt, du wanderst mit in Block F. Ich werde dir und deinem Mann beibringen, wie man Kinder erzieht. Eines Tages werde ich Vera fragen, was in Block F geschah. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür. Oder vielleicht hat sie ja recht. Vielleicht gibt es wirklich Dinge, die man besser nicht wissen sollte, weil man dieses Wissen nie wieder rückgängig machen kann. Valentina schraubte ihre 20.000 Pfund Forderung immer weiter runter. Ich nicht will, Vaterschaftstest. Du alte Gespenst, gib mir 5.000 Euro und wir sind quitt. Nadjeschta, was soll ich dazu sagen? Was sollen wir dazu sagen, Vera? Was meinen Sie, Mrs. Carter? Bieten Sie ihr 2000 an. Vielmehr würde ihr das Gericht vermutlich auch nicht zuerkennen. Zumal es ja Hinweise auf Ehebruch gibt. Am Ende bekam Valentina gar nichts, weil sie vergaß, bei Gericht einen offiziellen Antrag zu stellen. Die Scheidung hat Vater mittlerweile erfolgreich hinter sich gebracht. Ich stehe in der Küche meines Elternhauses und schaue aus dem Fenster. Noch ist es draußen nicht ganz hell. Hier drinnen herrscht allerdings bereits Hochbetrieb. Es ist der Tag der Abreise in die Ukraine, das Auto zur Reise bepackt. Und was ist das schon wieder? Meine CD-Sammlung und mein CD-Player. Dubov, vergiss nicht den Dampfkochtopf! Und dann kommt tatsächlich der braune, für gebildete Köche gedachte und nicht auf Strom angewiesene Gasherd an die Reihe. Dubov hat eine Art Hebezug aus einem dicken Seil und Segeltuch konstruiert, der über einen Ast gespannt ist. Zusammen mit Stanislav hebt Dubov den Herd auf das Segeltuch, während Valentina in den Lader steigt. Langsam, Valentina. Ganz noch ein bisschen vor. Und wieder zurück. Stopp! Zurück, Valentina. Vorsichtig. Halt! Halt! Bravo, mein Täubchen. Los, ab ins Auto. Wir brechen auf. Bitte, Wladimir Semjonowitsch, nehmen Sie es mit in die Ukraine. Vielleicht wird es dort jemand veröffentlichen. Was? Nein, das kann ich nicht annehmen, Nikolai Alexejewitsch. Das ist doch Ihr Lebenswerk. Es ist ja jetzt fertig. Nehmen Sie es mit. Bitte, ich habe nun ein anderes Buch zu schreiben. Ja, dann vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und gute Fahrt. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bist du jetzt traurig, Papa? Das erste Mal, als Valentina auszog, war ich traurig. Dieses Mal nicht so sehr. Ist eine schöne Frau, Valentina, aber vielleicht habe ich sie nicht glücklich gemacht. Vielleicht wird sie mit Dubow glücklicher. Dubow ist ein braver Mensch. Wird jetzt in der Ukraine vielleicht reich. Wirklich? Wieso? Weil ich ihm mein Patent geschenkt habe. Mein 17. Ich hatte noch keine Zeit, es anzumelden. Wofür ist es? Anhängerkupplung für Traktoren. Damit kann ein Traktor mit verschiedenen Geräten genutzt werden. So etwas gibt es natürlich schon, aber dieses Modell ist viel besser. Vielleicht bedeutet das die Wiedergeburt der ukrainischen Traktorindustrie. Ist das nun genial oder verrückt? Komm, lass uns Tee trinken gehen. Vera? Was ich dir noch sagen wollte. Mutters Medaillon. Das kannst du ruhig... Nadjeschta, wenn es dir so viel bedeutet, kann ich es dir wirklich gerne geben. Nein. Nein, behalt es ruhig. Mutter hat sie doch geschenkt. Danke. Ach, übrigens, Dubow hat einen Brief aus der Ukraine geschickt. Und ein Foto von dem Baby. Das Baby ist niedlich, es ist ein Mädchen. Und wem sieht es ähnlich? Wer ist denn nun der Vater? Dubow. Wie kann denn das sein? Nein, der biologische Vater kann er nicht sein. Aber in allem, worauf es ankommt, ist er der Vater. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das Baby tatsächlich dermaßen niedlich ist. Ich dachte, es ist bestimmt eine Miniaturausgabe von Valentina. Hä? Eine Schlampe in Windeln eben. Aber dieses kleine Mädchen ist ein ganz eigenes, bezauberndes Wesen. Ein Baby verändert alles, Nadja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es war, als du geboren wurdest. Erzähl doch mal. Da gibt es nichts zu erzählen. Du warst ein wunderbares, niedliches Baby. Lass uns jetzt schlafen gehen. Es ist schon spät. Nein, sie erzählt mir nichts. Aber ich habe es mir längst selbst zusammengereimt. Es waren einmal ein Kriegskind und ein Friedenskind. Das Kriegskind war mager und niedergeschlagen und still wie ein Mäuschen. Es erlebte Hunger, Verzicht und Elend. Das Friedenskind war in einem Land zur Welt gekommen, das gerade siegreich den Krieg überstanden hatte. Obwohl die Zeiten nicht leicht waren, waren alle Menschen voller Hoffnung. Das Friedenskind verschlang alles, was man ihm vorsetzte und wurde eigensinnig und rebellisch. Das Kriegskind wurde zu meiner großen Schwester. Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marina Lewitzka. Aus dem Englischen von Elfi Hartenstein. Hörspielbearbeitung Claudia Katanek. Es spielten Nadjeschta Lena Stolzer, Vera Elisabeth Trissenar, Vater Traugott Bure, Valentina Janet Spasova, Dubow Sergej Gladkich. In weiteren Rollen Kaspar Bankert, Liv Juliane Barin, Paula Dinnebier, Armin Dillenberger, Hilmar Eichhorn, Dana Hoffmann, Hannelore Schubert, Luise Selbmann, Bernd Stübner, Willi Telemann, Valentin Torno, Conny Wolter und Frobin Wolter. Dramaturgie Thomas Fritz. Komposition Gerd Bessler. Ton André Lühr. Technik Christian Grund und Holger Klimchen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Oliver Sturm. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2007.